Abschnitt 13 aus David schlägt die Harfe von Richard U. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Michael, Teil 5. Mit Lärm und Freude über die glücklich bestandene Reise durchschritt der Zug das Tor von Hebron. König David ging ihm entgegen, begrüßte Abner noch auf der Gasse zu besonderer Ehrung. Die Sänfte trug man an ihm vorüber in das Frauengemach des Palastes. Scheinbar bemerkte er es gar nicht, und auch Michal blickte nicht hinaus, so gebot es die Schicklichkeit und die Sitte. Müde von allen Anstrengungen und der Aufregung der kommenden Dinge harrte sie dem Abend entgegen, zählte die Zeit, und dann stand David vor ihr, so lange ersehnt, und nun doch ganz überraschend. Ihre Begleitung hatte sich zurückgezogen. Allein, so wollte es der König, sollten sie sich begegnen, nach diesen Jahren der Trennung, in diesem Augenblick des Wiederfindens. So empfand es auch Michal als richtig. Ihr Herz, ihr Geist, ihre Sinne brannten ihm entgegen. Sie hob flehend, begehrend die Arme, ihn zu empfangen, an ihn sich zu lehnen, in stummem Gefühl, sich selbst auszuläutern und ein für allemal auszuschmelzen, was zwischen sie getreten war. Verpasste Stunden, hemmende Gedanken. In Demut und Liebe war sie bereit und ergeben. Ihre Blicke suchten die seinen, fahndeten das geliebte Gesicht, wollten sprechen in Zärtlichkeit und Not, in Erinnern und Vergessen, in Leid und höchstem Glück. Ihre Blicke fanden die seinen, ihre Arme sanken hilflos, und sie erschrak und fiel in Schweigen. Denn der da vor ihr stand, kein Zweifel mehr, das war der andere. Ein selbstgefälliger, eitler und verschlagen blinzelnder Genüssling, nicht der jugendkräftige David, den Heldenglanz umwob, der kühn und doch stets gefällig erschien, der Liebling der Krieger und des Volkes. Dieser etwas rundliche, bärtige Mann, dessen Gesicht von tausend Plänen und Listen, aber auch vom Hang zu Bequemlichkeit, verworfenen Lastern und ungezügelten Begierden Zeugnis gab, hielt es nicht mehr für nötig, die Maske vorzustecken. Oder doch nicht ihr gegenüber. Kein Zauber der Erinnerung umhüllte ihn, nur satte Befriedigung, dass er sie nun doch wiedergeholt hatte, die Saul ihm zu Schimpf auf immer hatte entreißen wollen. Nicht Dankbarkeit für das, was sie einst an ihm getan, bewegte ihn, nur rasche und schlaue Berechnung, was sie ihm in Zukunft helfen und bedeuten könnte. Keine Liebe rief nach ihr, kein Echo aus jenen Stunden, in denen ihre Jugend sich verschenkt hatte, selig im Rausch, dem einen und einzigen zu gehören. In tiefster Scham aufglutend senkte sie ihr Gesicht. Jetzt verstand sie die neugierigen Blicke, die schlecht verhehlte Genugtuung, die den Tag über unbehaglich wie Schneckenschleim über sie hingekrochen waren, nun begriff sie. Man hatte geprüft, verglichen, sie abgeschätzt wie eine neue Sklavin, die Beute oder Kauf gewonnen. Und man hatte wohl befriedigt festgestellt, dass von dieser da keine große Gefahr drohe, von dieser hageren, düsteren, um die der Schmuck wie eine fremde Narrentracht klirrte, dieser alternden und schon verbrauchten. Davids Frau war sie gewesen, die Herrin seines Hauses, stolz und geehrt in ihrer fürstlichen Würde und begehrt in ihrer jugendlichen Frische. Nie war der Gedanke, nie die Möglichkeit ihr aufgekeimt, dass neben sie, die Tochter des Königs, sein Gnadengeschenk an einen jungen Vasallen, ein anderes Weib in gleichem Range treten könnte. Nun kehrte sie wieder, getrennt von den ihren, beladen mit dem Unglück ihres Geschlechtes, entwurzelt und heimatlos zu ihm, der gestiegen war über das zertrümmerte Schicksal ihres Vaters und ihrer Brüder. 10 Jahre hindurch hatte keines Mannes Hand ihren Leib berührt, hatte sie ihre Sinne unterdrückt und geherbstet, Er aber hatte gekostet, was Zufall und Wahl ihm boten, hatte Mannesrecht und Mannesart geübt, unbekümmert um sie und ihre eifernde Treue. Er nahm sie zu sich wie ein verkramtes Spielzeug, dessen sich eines Kindes Laune erinnert. Er wertete sie jetzt nach vielen, reihte sie ein neben viele, unter viele, Hauptfrauen und Kiepsfrauen, Leibmägde und fremde Sklavinnen. Eine Zahl, ein Zuwachs war sie, eine Gelegenheit nur, für seinen Harem eine mehr. Sie wehrte ihm nicht. Die jähe, niederdrückende Erkenntnis machte sie widerstandslos und nahm ihr jede Willenskraft. Hätte er sie preisgeben wollen der Gier seiner Krieger oder ihr befohlen, sich unverhüllt allem Volke zu zeigen, sie hätte auch solches mit sich geschehen lassen. Denn ihre Seele erkrankte tödlich in dieser Stunde, die ihre Liebe niederschlug. In dieser Stunde wurde auch der Streit zwischen Saul und ihr endgültig entschieden, zugunsten von ihres Vaters weitem Blick und dunkler Ahnung. Aber gerade dies, dass sie sich fallen ließ, aufgab und sich verlor, schuf ihr ungewollt und unbewusst einen Triumph. Denn so selbstsicher und spöttisch überlegen David ihr gegenübergetreten war, in ihm war doch eine Unsicherheit, die er übertäuben wollte durch sein dünkelhaftes Auftreten. Das Blut des Emporkömmlings hatte es nicht verlernt, dass es eigentlich dienen musste dem Blute seines Königs. So hoch und frech er sich aufgeschwungen hatte, so heiß er seinen Arm nun um Michal schlang. Zwischen ihnen stand ernst und gebieterisch das Bild des Herrschers, den er verraten hatte. Saul sprach zu ihm aus dem versteinten Gesicht der Tochter und befahl seinem Fleische, sich zu beugen und sich in Demut in den Staub zu werfen. So schlich er aus der Kammer, geschlagen, beschämt und gelähmt, in seinem Mannestum erniedrigt, schwach und ohnmächtig an der Frau, die unbewegt geblieben war, mit starrem Blick, der Sprache beraubt, ohne Widerstreben, aber auch ohne Entgegenkommen, ohne ein Beben ihres Körpers, eine kalte Statue in seinen Händen. Und auch zu andern Malen erlitt er den nämlichen Unglimpf des gänzlichen Versagens. Michal aber legte allen Schmuck von sich, dass man sie wie eine Braut oder ein Opfertier für den Mann herausgeputzt hatte, dem sie im Grunde gleichgültig war und der nur seine Ehrsucht und den niedrigen instinktiven Hass gegen den gefallenen Saul mit ihrem Besitz streicheln wollte, traf sie im Nachhinein besonders schwer. In dunkle, wallende Schleier kleidete sie sich, von allen scheu gemieden, ein unheimlicher Spuk unter dem harmlos fröhlichen, gedankenarmen, Süßigkeiten knuspernden, in bunten Farben, Lachen und fortwährendem Klatsch dahinlebenden Weibervolk des Königs. Abners Tod wurde bekannt. Sie dankte in ihrem Herzen Joab, der ihn erschlug, denn auch Abner, der ihres Vaters Vetter und Vertrauter gewesen, hatte die Treue gebrochen, als er sie um irgendwelcher politischen Ziele halber auslieferte an ihres Vaters Feind. Dann wurde Eschbal ermordet, und sie verspürte als einzige unter Davids erheuchelter Trauer über das Verbrechen seine kaum zu zügelnde innere Freude. Es wunderte sie nicht und erschreckte sie nicht mehr. In unbetrüglicher, erbarmungsloser Deutlichkeit sah sie nun bis in die innersten Windungen seines Gehirns. Sie hatte erkannt, dass sie einem Unwürdigen zu eigen gewesen war. Ohne Mitleid, ohne frauliche Schwäche verurteilte sie ihn jetzt, verwarf seine Beweggründe, seine Handlungen. Mit Eschbal hatte kein tieferes Gefühl sie verbunden. Sie zürnte ihm, dass sie auch ihm nichts gewesen war als ein toter Stein im Knüffelspiel. Aber er hatte die Krone Sauls getragen, er war der letzte gesalbte Fürst aus seinem Stamme gewesen. Solange er lebte, war auch sie selbst einer gewissen Rücksicht sicher. Nun stand sie ganz allein. Dass David ungehemmt, ohne alle Gefühlsseligkeit seinen Weg weiter verfolgen würde, bezweifelte sie nicht. Nur eine Bestätigung war es ihr, dass er selbst nun Sauls Nachfolge im ganzen Umfange erlangte und an Eschbals Stelle König wurde, auch über Israel. Und als die letzten Sauliden, ausgenommen nur der hinkende, untaugliche Meribal, Jonathans unwürdiger, knechtisch sich unterwerfender Sohn, dem Tode verfielen, als David unter einem nichtigen Vorwand alle sieben auf einmal hinrichten ließ, auch da erschien Michal starr und unbewegt und tränenlos. Nichts mehr konnte sie in Erstaunen setzen, was von jenem kam. Jede Abscheulichkeit war ihm zuzutrauen, wenn sie seinen ehrgeizigen Zielen oder auch nur kleineren Gelüsten diente. Nackt und ekelhaft entblößt lag seine Seele vor ihr in all ihrer Arglist. Nur das Äußere, die Krone, der Speer und der Petigel, der Prachtmantel, waren ein König. Sie hätte wieder ihren eigenen Körper wüten mögen, der sich ihm unwiderruflich zugelobt hatte, dem Manne, der sie getäuscht und preisgegeben, der sie begeifert und verhöhnt hatte, den sie hassen sollte und dem sie untertan war, trotz ihrer selbst, trotz alledem. Denn dies war das Verhängnis ihrer Einsamkeit und ihrer Größe. Die leichte, gefällige Natur des Weibes war ihr versagt und unverständlich und blieb ihr ein ungedeutetes Rätsel. Wie jene brunnentiefen Wunderblumen aus dem Märchenland trieb sie nur eine Blüte, spendete sie nur einmal Duft. Begnadet der, dem die Erscheinung zuteil wurde, dem eine Nacht das seltsame Geheimnis offenbarte. Aber ob ein Kaiser oder ein Bettler, ein Weiser oder ein Narr, ein Andächtiger oder ein leichten Sinnes Verschwendender, sein Eigentum wurde sie und blieb sie. Man konnte hadern mit ihm, sich empören, sich zerfleischen, man konnte zerbrechen an ihm und zugrunde gehen. Ja, selbst wenn man, um ihm zu entfliehen, anderen sich hinwarf, er blieb der Einzige und der Eigene. So glühte in der abgestumpften, von Gram umsinterten Frau zu innerst noch das eine große Gefühl, das ihrem Dasein Prägung gegeben hatte. Sie krankte an David. Sie sah in ihm den Mörder ihrer Brüder, den Erbfeind des Hauses, den Mann, der sie erniedrigte und vor sich selbst verächtlich machte, der sie dem Spott und, was schlimmer war, dem Mitleid seiner Weiber und ihrer Mägde überließ. Sie durchschaute den Heuchler, der alle Welt und zuweilen sogar sich selbst belog. Aber das war sie. In ihr aber war ein Etwas, das ihm verfallen blieb. Es hing an ihm, hielt an ihm und, so sehr sie sich darum schalt und schämte, oft verlangte es nach ihm. Stärker als alle Vernunftgründe, als aller Hochmut, war die unvernünftige Demut, die sie zwang, trotz ihrer selbst und alledem, nur Davids Weib zu sein und ihn allein zu lieben. David wusste und ahnte nichts davon. Sein plumpes Mannesgefühl hätte selbst dann nicht aufgemerkt, wenn er weniger erfüllt gewesen wäre von seinen ihm unsäglich wichtig scheinenden Projekten. Aber so, unter neuen Kämpfen mit den Philistern, der Befestigung seiner Herrschaft über alle Stämme, der Verlegung der Residenz in das im Kriege gegen die Jebusiter eroberte Jerusalem, hatte er wenig Zeit, sich in Michals Trauer und inneres Erleben zu versenken. Er ging ohne Bedenken und feine Skrupel seinen Begierden nach. Waren schon in Hebron 6 Hauptfrauen ihm zugesellt? Ahinoam, Abigail, Machas, Hagit, Abital und Egla. So nahm er in Jerusalem noch mehr Weiber und zeugte viele Söhne und Töchter mit ihnen. Daneben gebaren ihm auch noch seine Kebsweiber zahlreiche Kinder. Aber der Gedanke, Michal sich wieder zu erobern, verließ ihn bei alledem niemals gänzlich. Zu sehr wurmte es ihn, dass er, dem alles im Leben geglückt war, hier an diesem einen, an sich ganz belanglosen Ding eines Weibesumarmung, gab es Gleichgültigeres auf der Welt, versagen sollte. Sein Stolz, seine Eitelkeit waren empfindlich getroffen und seine Zähigkeit gab so leicht nichts auf. Hätte sie sich ihm geradezu verweigert, so wäre alles schnell erledigt gewesen. Er war ganz der Mann dazu, eines Weibes Widerstand mit ganz besonderem Genuss gewaltsam zu überwinden. Aber ihrer völligen Passivität war er nicht gewachsen. Was ihn aber besonders antrieb, war noch ein anderes. In Michal reizte ihn nicht nur das Weib, nicht nur das ungewohnte Erlebnis, das Rätsel seiner eigenen Körperlichkeit, ihr Besitz war auch von politischer Bedeutung, beinahe eine Notwendigkeit. Ihm lag daran, sein Reich, auch seine Nachkommen zu erhalten, eine unanfechtbare und starke Dynastie zu schaffen. Nun gab es aber schon bei seinen Lebzeiten besorgniserregende Anzeichen. Jede seiner Frauen wollte ihrem Sohn die Thronfolge sichern. Man rang ihm im Rausch der Divane halbe Versprechungen ab. Jede hatte ihren Anhang. Intrigen im Palast und außerhalb entspannen sich und umwandten ihn. Die Kinder schon standen sich feindselig gegenüber, lernten früh im Bruder den Feind und Störenfried des eigenen Wohls erblicken. Wurden sie älter, musste das zu Zwistigkeiten führen, vielleicht sogar zum Aufstand einzelner oder mehrere verbunden gegen ihn selbst. Wie aber sollte es erst werden, wenn er heimgegangen? Würde sich einer unter seinen Sprossen finden, bedeutend genug, um aller anderen Herr zu werden? Und wenn selbst dies kaum zu erwartende Ereignis eintrat, würde sein Geschlecht noch Bestand haben in der dritten Generation und in den folgenden? Sollte das Reich, das zu errichten er keine Mühe, keine Entbehrung und auch keine schlimme Tat gescheut hatte, in Staub zerfallen, wenn er selbst zum Staube geworden? Aus all dieser Bedrückung gab es eine Lösung. Michals Sohn. Wenn sie, die erste seiner Frauen, einen Sohn gebar, war dessen Thronerbrecht an sich unbestreitbar. Vor allem aber war es ein Kind aus Sauls Geschlecht. Das bedeutete die Verschmelzung beider Königsstämme, die Einheitlichkeit und ununterbrochene Fortsetzung des Königsgedankens. Und es würde nicht nur den immer noch zurückhaltenden Norden, vor allem die Benjaminiten, ihm verknüpfen, sondern überall vom Volke als sichtliches Zeichen der göttlichen Gnade, als schönster Beweis für seine und seiner Nachfolger königliche Bestimmung angesehen werden. Als habe Saul selbst die Versöhnung gepredigt und Davids Samen gesegnet. Und hier begegneten sich unausgesprochen der Eheleute Gedanken. Denn auch in Michal war mehr und mehr und kaum noch zu überwinden der Wunsch entkeimt, einen Sohn von David zu empfangen. Die Liebe, deren sie sich schämte und die sie doch nicht unterjochen konnte, erhielt dann eine Rechtfertigung und Freispruch. Auch empfand sie es als heilige Pflicht gegenüber dem höher als je verehrten Vater, seinem Blute die Krone zu erhalten oder eigentlich neu zu gewinnen. Stärker aber noch als alle solche Erwägung war das immer heißere Verlangen, Mutter zu werden, Mutter zu sein. Als israelitische Frau kannte sie es nicht anders und fühlte es nicht anders, als dass es nur einen wahrhaften Segen gibt, die Fruchtbarkeit. Nur ein verzweifeltes Geschick, kinderlos zu leben, niemanden nachzulassen, der das Totengebet spricht zur Jahrzeit am Grabe der Eltern. So schmolz mehr und mehr das Eis um ihre Empfindung. Noch war die hohe Flut nicht über ihr, aber es währte nur der letzte Damm. Wie einst in Paltiels Haus hätte ein zufälliger Beobachter sie erblicken können, wenn sie sich ungesehen glaubte, kniend vor einem Kinde. Mit hastigen, scheuen Liebkosungen, ängstlich, es zu erschrecken und doch im Drange, es an sich zu pressen und sein kleines Herz an das ihre pochen zu lassen, das so voll war von Leid und Widerstreit und so durchdrängt von unendlicher Sehnsucht. Sie begann einen Kampf gegen das eigene Ich zu Davids Gunsten, entschuldigte ihn vor sich, schmähte sich hart und unduldsam, verkleinerte sich, um ihn ein wenig höher zu heben. Ach, sie wusste, dass all dies nicht richtig war, dass sie sich täuschte und die Wahrheit verschleierte. Aber sie wusste auch, dass ihr selbst die Schatten der Abgeschiedenen vergeben mussten. Denn größer, gewaltiger noch als ihre Pflichten gegen sie, erhabener als die einsam ragende Klippe ihres Schicksals war ihre Liebe, und alles überstrahlte das menschliche und göttliche Gesetz in ihr, ihr Recht auf Mutterschaft. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Alice Stein.